Sagt mal, esst ihr eigentlich auch so gern Schlagsahne? Ist ja auch was Gutes, weil sie so weich über die Zunge rutscht. Aber man muss schon einen guten Magen haben, sonst... Naja, vielleicht wisst ihr es aus eigener Erfahrung, wie schlecht es einem auf zu viel von dem süßen Zeug werden kann. Beim Meister Eder gibt's nie Schlagsahne. Er macht sich nichts draus. Aber weil sich seine Cousine Irma mit ihrem Sohn Fritzel für einen Nachmittagsbesuch angesagt hat und weil der Meister Eder gedacht hat, dass Kinder eben gern Schlagsahne essen, darum hat er welche besorgt. Eine große Schüssel voll schaumig geschlagene Sahne. Der Pumuckl ist ganz andächtig um die Schüssel mit dem schneeweißen Berg herumgegangen. Und das, sagst du, das kann man essen? Ja, und oh. Das sieht so weich aus. Ja. Da sollte man vielleicht den Kopf drauflegen oder draufpatschen. Soll ich mal? Du untersteh dich. Aber gib Obacht, du darfst was versuchen. Ich nehme da was mit dem Löffel weg und streich die Stelle wieder glatt. Ui, schön, ui, da kann man ja reinzeichnen in das Weiße und das bleibt so. Ui, da male ich mal ein Schiff rein. Das sieht erst fein aus, feiner als ein solcher Berg. Du, okay, lass du nicht gleich die Finger davon. Da komm, versuch lieber. Also das, oh, das schmeckt. Hey, ja. Da wird's mir ja ganz gleich wunderbar im Hals und noch wunderbarer wird's mir im Bauch und bitte noch mal probieren. Das kann man ja alles wieder schön glatt streichen. Ja, also einen Löffel voll kriegst du noch von mir. Ja, einen Löffel. Aber nicht mehr. Nein. Sonst wird der ja schlecht. Nein, von sowas Gutem kann einem gar nicht schlecht werden. Ja, meinst du, gell? Von sowas Gutem wird es einem gut und von was Besserem wird's einem noch besser und vom Allerbesten, da wird's einem auch am allerbesten. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Also, komm, komm, gib schnell her. Ja, da hast du's. Das ist gut. Haben Sie nicht gesagt, mir wird's immer besser. Ich werde nur noch Schlagsahne essen. Jeden Tag. Noch einen Löffel voll. Na, das ist für so einen kleinen Magen zu viel. Jedenfalls auf einmal. Später, wenn noch was überbleibt, wenn der Besuch vorgegangen ist, dann kriegst du noch einmal zwei Löffel voll. Ja, und wenn nichts mehr übrig bleibt, dann stehe ich da und dann habe ich einen leeren Bauch und einen leeren Blick und eine leere Schüssel. Da ist so viel Schlagsahne da, dass auf jeden Fall noch was übrig bleibt. Glaub mir's, Pumuckl. Nicht glauben. Schau, jetzt horch zu. Ich esse höchstens einen Löffel voll auf dem Kaffee. Die Irma, die sagt schon nach zwei Löffel, dass du für schlanke Linie auch geben musst. Das sind schon 12 Löffel. Und der Fritzl, der bringt die Schüssel wahrscheinlich auch nicht leer. Es bleibt bestimmt was übrig. Ja, aber du vergisst ja vollkommen, dass die ja auch noch einen Hund mitbringen. Du hast mir erzählt, dass die einen Hund haben. Ja, geht doch zu. Ein Dackel frisst doch keine Schlagsahne. Hast du eine Ahnung, was gerade Dackel alles fressen? Erinnere dich nur mal an den ganz kleinen Dackel von der Frau Zupfer. Wie ist die? Von der Frau Zupfer, ja. Von der Frau Zupfer. Ja, die Dackel, die machen vor überhaupt nichts mehr halt. Die würden ja sogar mich fressen, wenn sie mich erwischen würden. Jawohl. Ich gehe überhaupt nicht weiter. Ich bleibe hier und ich warte auf die Schlagsahne. Komm, Pumuckl, jetzt sei nicht so penetrant. Keine was? Penetrant. Wir wollen doch in aller Ruhe Kaffee trinken. Wenn du in der Küche bleibst oder unten in der Werkstatt, bring ich dir dann den Rest Schlagsahne. Aber wehe, wenn alles weggegessen ist, dann werde ich so fürchterlich, also dann werde ich noch viel fürchterlicher. Ja, jetzt sei gescheit. Was willst du machen? Das weiß ich noch nicht, aber es fällt mir dann schon was ein. Und noch einen Löffel Schlagsahne, bitte, damit ich nicht jetzt schon fürchterlich werde. Na, Pumuckl, später, sonst speibst. Und das kann ich jetzt nicht brauchen, wo jeden Augenblick der Besuch kommt. Aber ich kann's brauchen. Wenn ich Nein sag, sag ich Nein. Und wenn ich Ja sag, sag ich Ja. Tja, da kommen schon. Weg da von der Schlagsahne, ich muss die Tür aufmachen. Ja, mach doch die Tür auf, ich bewache die Schlagsahne inzwischen. Ja, ich weiß schon, wie du die Sahne bewachst. Nix da, du gehst jetzt mit mir aufmachen. Fang mich doch, wenn du kannst. Fang mich doch. Dazu habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss aufmachen. Von mir aus bleib da. Dann nehm halt ich die Schlagsahne mit an die Tür. Ui, ui, er tatsächlich die Schüssel mit. Bäh. Na schön. Dann warte ich eben. Ja, Irma, grüß dich Gott. Grüß dich Gott, Franz. Ja, grüß dich Gott, Fritz. Grüß Gott, Onkel Franz. Ja, und der Wackerl ist auch da. Ja, bist du ein braver Hund. Ja, gut schaust du aus, Franz. Eigentlich ganz unverändert. Ja. Komm, sollst du die Schüssel abnehmen? Du warst sicher gerade beim Tisch. Nein, ist schon dick. Ich hab bloß gerade, Wackerl, streichel die Kleine. Ich muss mir die Schüssel wegstellen. Ist das Schlafsaal, Onkel Franz? Ja, Fritz, freilich. Ist die zu, komm zurück. So sitzt er hier. Dankeschön. Ich mag Schlagsahne sehr gern. Also mit der Schlagsahne, da hast du es genau erraten, Franz. Wenn man nämlich da nicht bremst, dann ist den der Fritz schüsselweiß. So. Kinder kennen ja da keinen Bahnhof, weißt. Und wenn es einer nachher so schlecht wird, dass die Welt nicht mehr kennen. Schlecht wird mir da werden. Mei, da kann ich ja bloß lachen. Ha, ha, ha. Du, benimm dich, gell? Beruhig dich immer. Der Schüssel wird er nicht her und wenn schon, sie ist ja zum Essen da. So, jetzt greift's zu, sonst wird der Kaffee kalt. Mei, und einen Kuchen hast du auch gekauft. Also Franz, du hättest da wirklich nicht solche Auslagen machen sollen. Nicht. Ich schenke dir gleich einen Kaffee ein. Na, wirst du aber jetzt endlich einmal die Schüssel hinstellen müssen. Warum hältst denn die gar so krampfhaft fest? Ha? Wie wenn's Angst hättest, es tätst dir jemand wegnehmen. Mama, wer soll's ihm wegnehmen? Du sei jetzt einmal ruhig. Ja, nix gewiss, weiß man nicht, gell? Komm her, Fritzl, ich geb dir gleich mal einen Schlagsahnerventeller. So, richtige, saftige Portion. Na, hör auf, Franz, gib dem Burm nicht so viel. Sonst muss ich's nämlich auf der Heimfahrt büßen. So. Geh, Mama, tu doch nicht so. Ich kann doch viel mehr essen. Nix da, so reicht's jetzt. Und mir nur ein bisschen. Franz, du weißt meine Linie. Naja, 2 Zentner wirkst du ja noch nicht. Na, also du bist gut. Ja. Doch, und bloß auf den Kaffee. Aber den musst man schon zuerst einschenken. So, ja, entschuldige, schenk mir zuerst einen Kaffee ein. So. Darf ich schon anfangen mit Schlagsahne essen? Ja, und ich sind gut. So. Jetzt wart doch, bis wir alle einen Kaffee in der Tassen haben. Sag einmal, man führt sich nicht auf, als ob man schon halb verhungert wäre. Was denkt sich denn da der Onkel Franz? Okay, nix. Fritz, jetzt gib doch Obacht! Also, weißt du, jetzt hast du die ganze Schlagsahne über den Tisch gespritzt. Schau mal deinen Anzug an und, na, weißt du, und gleich bis in den Haaren aus. Mama, ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Plötzlich ist die Schlagsahne auseinandergespritzt, wie wenn einer draufgeschlagen wird. Na, also komm, jetzt red doch keinen Schmarrn. Einen Löffel hast fallen lassen und mitten in die Schlagsahne. Aber doch erst nachher, aus Schreck. Also sag einmal, dass Kinder immer eine Ausrede haben. Franz, hast du vielleicht ein bisschen warmes Wasser da? Ja. Also sowas. Wenn also ich doch nicht weiß, wie es passiert ist. Also zerbricht dir nicht der Kopf. Sowas hab ich kommen sehen. Und das passiert nicht mehr. Weil nämlich, wenn das nochmal passiert, machen wir der Schlagsahne so restlos den Garaus, dass nicht einmal ein Meißel noch was in der Schüssel zum Auflecker findet. Gell, Fritzl? Ja, Onkel Franz. Na, also mehr als er jetzt auf dem Teller hat, darf er auf keinen Fall essen. Sei halt nicht so unpädagogisch, Franz. Du ahnst nicht, wie pädagogisch das wäre, wenn der Fritzl jetzt alles leer essen darf. Oh, fein, Onkel Franz. Ja. Sauber. Und ich hab dann die Bescherung. Ja, ich geh jetzt in die Küche und hol ihr warmes Wasser. Natürlich war das der Pumuckl, der vor Zorn und, man kann ruhig sagen, Futterneid, mit der flachen Hand auf die Schlagsahne gepatscht hat, sodass diese nach allen Seiten auseinandergespritzt ist. Wie nun der Meister Eder in die Küche gegangen ist, ist der wütende Pumuckl hinterhergelaufen, weil er dem Meister Eder in der Küche richtig die Meinung sagen wollte. So, bitte, die ganze Schüssel voll Schlagsahne soll er leer essen und essen und essen und essen und essen soll er, bis er platzt. Hast du denn ganz vergessen, was du mir versprochen hast? Nicht so laut. Doch, schon laut. Wenn du dein Wort nicht hältst, dann darf ich auch laut sein. Jetzt will ich dir was sagen, Pumuckl. Ja, bitte sag mir was. Mein Wort hätte ich allerweil gehalten. Und wenn der Fritzl wirklich die ganze Schüssel leer gegessen hätte, ja, hast du denn nicht gesehen, dass ich eine ganze Portion Schlagsahne auf meinen Teller getan habe? Nicht für mich, sondern für dich. Die isse ich nämlich nicht, sondern trag's beim Abdecken in die Küche aus. Aber nur, wenn du jetzt anständig bist und da heraus bleibst. Also, die ganze Porzellon Schlagsahne auf deinem Teller? Da isst du überhaupt nichts davon? Gar nichts, wenn du brav bist. Aber wenn doch der Fritzl aber alles will, auch die Porzellon. Portion heißt es. Ich sag ja immer Porzellon. Portion, das will er nicht. Weil ich sag, dass ich das später isst. Und das sag ich nur, wenn's du uns jetzt in Ruhe Kaffee trinken lässt und da in der Küche wartest. Ja, gut, dann warte ich. Und ich trag jetzt das warme Wasser rein. Halt, Nur Handtuch. Ja, und bitte, bitte, bitte, bitte vergiss nicht, dass ich warte. Natürlich hat das der Meister Eder nicht vergessen. Die Angst vom Pumuckl war wirklich überflüssig. Einmal ist die Portion auf Meister Eders Teller übrig geblieben und zum Zweiten ist auch noch was in der Schüssel übrig geblieben. Es wird also viel mehr in die Küche zurückgetragen, als so ein kleiner Kerl wie der Pumuckl essen kann. Der Pumuckl wäre ja nun sehr heiter und zufrieden gewesen, wenn nicht nach dem Kaffeetrinken die Mutter zum Fritz gesagt hätte: Du Fritzl, du könntest eigentlich einen Hund ein bisschen ausführen. Ha? Das kann er doch, Franz. Ja, freilich, wenn sich Erwachsene unterhalten, dann ist es immer langweilig für Kinder. Aber nicht so weit weg vom Haus laufen, gell? Ist schon gut, Mutti. Also, dann lauf zu. Komm, Margal, komm, Gassi geh. Tja, und dabei ist's passiert, dass der Fritzl aus dem Wohnzimmer raus und an der Küche vorbeigekommen ist. Und da stand die übrig gebliebene Schlagsahne. Da konnte der Bub einfach nicht widerstehen. Hatte der Onkel Franz nicht ausdrücklich gesagt, er darf essen, so viel er will? So kam's also, dass der Fritzl dem Dackel zuflüsterte: Dackel, komm, komm daher. Aber nicht bellen, schön ruhig sein. Psst, da kriegst du auch was, wenn du schön still bist. Da. Gell, da schlägst. Schlagsahne ist überhaupt das Beste, was es gibt. Machst du noch was? Da, warte, du kriegst das vom Teller von Onkel Franz. Es wird bestimmt weggeschmissen. Ich schläg aus der Schüssel. Friss nicht so schnell, Waggerl, sonst wird dir schlecht. Außerdem höre ich jetzt doch auf. Mehr bringe ich nicht mehr runter. Magst du den Rest von der Schüssel auch noch ausschlecken? Nein, lieber nicht. Lassen wir ein bisschen drin. Schaut auch besser aus so. Und jetzt gehen wir. Komm, Waggerl, daher. Bist du still? Was hast du denn? Hab ich dich getreten? Oh, was hupst du denn wie narrisch rum? Bist du nicht gleich still? Fritze? Fritzl, ja, sag mal, was ist denn mit dem Hund los? Sag mal, was machst denn du da in der Küche? Ich hab dir doch gesagt, dass du runtergehen sollst. Mama, Hast du am Ende die Schlagsahne da noch gegessen? Sag mal, Fritz, schämst du dich eigentlich überhaupt ja, nicht? Ja, was schämst denn so wie der Irma ist mein Hund was? Na, da schau her. Der Fritz hat die ganze Schlagsahne gegessen. Ausgeschleckt hat er die Schüssel, so dass man es eigentlich gar nicht mehr spülen braucht. Nein, Mutti, das ist nicht wahr. Ich hab noch was drin gelassen. Da war noch was drin, bevor du reingekommen bist. Na, aber hör mal, ich hab's doch schließlich nicht ausgeschleckt. Aber bestimmt, jetzt Mama. Jetzt machst keine Geschichten. Wenn's dir bekommt, Fritzl, dann ist dir die Schlagsahne vergönnt. Also weißt, Franz, du redst dich schon wirklich leicht. Und du sagst, Fritzl, du hast noch ein bisschen was drin gelassen. Bestimmt, mindestens noch 2 Löffel voll. Ja, dann ist ja alles gut. Dann hat ja der, ich mein, dann hat ja jeder was gekriegt, ne? Jeder? Ich versteh dich nicht, Franz. Wo sollen denn jetzt die 2 Löffel Schlagsahne hinkommen sein? Nein, der Wackerl. Du meinst doch der Hund. Na, das kann ja eine schöne Bescherung geben. Kaum sitzt man in der Straßenbahn, da wird's losgehen. Der Fritz wird grün im Gesicht werden und der Hund. Ach, ich mag mir's gar nicht ausdenken. Aber Mutti, mir ist doch gut. Mir wird überhaupt nie schlecht. So, so. Und wie war das bei der letzten Geburtstagseinladung? Ha? Da hast gedacht, du stirbst. Jetzt mal nicht den Teufel ans Wand, ihr mich. Jetzt führt der Fritzl einen Hund spazieren und wir ratschen noch. Ja, aber nicht mehr allzu lang, Franz. Wir haben nämlich noch einen weiten Weg heim. Ja. Und sonst meint der Papa, wir sind verloren gegangen. Ach so, ja. Ihr habt sicher schon erraten, dass der Pumuckl den Hund in den Schwanz gekniffen hat, damit er bellt und die Erwachsenen kommen, bevor der Fritzl auch noch den Rest Schlagsahne gegessen hat. Und wie die Mutter dann auch wirklich gekommen ist, hat der Pumuckl in Affengeschwindigkeit die Schlagsahne weggeschleckt. Sollten die Leute ruhig an Zauberei oder sonst was glauben. Er hatte seine Portion jedenfalls verdrückt. Allerdings gefielen ihm die Reden übers Schlechtwerden gar nicht. Und so kam es, dass der Kobold, kaum war der Fritzl mit seiner Mutter weggegangen, etwas betreten den Meister Eder gefragt hat. Du sag mal, schlecht ist doch das Gegenteil von gut. Freilich. Und wie ist es, wenn es einem gut ist? Also ich meine einem Menschen oder dir oder mir. Ja, also wenn es einem halt so ist, so ganz normal, wenn einem nichts fehlt, dann ist es einem gut. Und wenn es einem schlecht ist, dann fehlt irgendwas. Also, was fehlt denn da? Fehlt die Nase? Die Ohren? Ui, meine schönen großen Ohren. Na, da brauchst du keine Angst haben. Bei dem Schlechtwerden, von dem wir gerade reden, da fehlt was im Magen. Also da, im Bauch drin. Ui. Dann ist mir fürchterlich schlecht, weil mir da im Bauch drin noch eine ganze Portion Schlagsahne fehlt. Ja. Oh, wie ist mir schlecht. Geht doch zu Rickern Unsinn. Wenn einem was fehlt, so ist damit gemeint, dass da drin was weh tut. Nein, das zwickt und das kneift und... Das ist halt ganz greislich. Wünscht dir das ja nicht. Und wenn mir schlecht wird, obwohl ich mir's gar nicht wünsche? Okay, so siehst du ja gar nicht aus. Sehe ich nicht so aus. Wie sieht man denn dann aus? Ganz grün um die Nase und ganz gelb um den Mund und ganz schwarz um die Augen. Also man sieht ausgesprochen bunt sieht man aus, wie ein Papagei. Nein, nicht wie ein Papagei. Und das alles sieht man aus, wenn man zu viel Schlagsahne gekriegt hat. Naja, bunt ist das gerade nicht, eher käsig. Aber reg dich nicht auf, so viel hast du ja auch nicht gegessen. Oder hat der Fritzl doch noch so viel in der Schüssel gelassen, hä? Nein, nur zwei Löffel, zwei erwachsene Menschenlöffel. Vielleicht ist es... was war denn das? Oh, meinem Magen fehlt was. Geh zu. Jetzt werd doch nicht hysterisch und pull dir doch nichts ein. Dir fehlt überhaupt nichts. Das sieht man doch. Du schaust ausgesprochen gesund aus. Lass mich in den Spiegel schauen, ob... Wo muss man grün sein und wo gelb? Um die Nasen rum grün. Aber die ist bei dir ganz rot. Ja, aber vielleicht wird's bei Kobolden eben rot und blau vielleicht wird's mir ganz grässlich. Wer kommt denn jetzt? Oh, nicht denken. Die Cousine hat gesagt, dass der Fritz gedacht hat damals, dass er stirbt. Und wenn ich jetzt zu denken anfange, dann denke ich ganz sicher, dass ich sterbe. Hab ich nicht gesagt, Fritz, lauf zu. Ja, Mama. Also, hab ich's nicht gleich gesagt, Franz. Mei, wie gut, dass wir noch nicht weit weg waren und dass wir noch nicht in der Straßenbahn waren. Ja, ist denn dem Bum schlecht worden? Nein, aber Bauchweh hat er. Wart! Ich habe im Bad im Apothekerschrank einen guten Morgen, bitte. Der ringt alles ein. Ein bisschen scharf ist er, aber er hilft hundertprozentig. Den hol ich und gib ihn dem Fritzl. Ein paar Tropfen auf den Zucker und alles ist vorbei. Ja, du, das ist gut. So was haben wir auch daheim. Ja, ich hol's und dann soll es der Fritzl gleich nehmen. Ja. Warte ein bisschen, Fritzl, ich komm gleich. Du, ich bin mitgesaust. Gib mir schnell auch ein paar Tropfen von dem bitteren Magen, Aboge, das ist doch viel scharf für so einen kleinen Kerl. Und außerdem glaubt man's doch, dir ist nicht schlecht. Das sieht doch ja jeder. Ich fühle mich aber grün um die Nase, auch wenn sie rot ausschaut. Quäl dir das ab, dass du gleich immer meinst, dir geht's am Kragen. Ich will aber Tropfen haben. Ich will. Ich denke sonst, dass ich sterbe. Dann denk's, deswegen stirbst du lang nicht. Onkel Franz, wo bist du denn? Ich komm schon, Fritzl. Ich bin im Bad. Die Mama hat gesagt, du gibst mir Tropfen. Ja, da hab ich schon. Wie geht's dir denn? Ein bisschen krassig schaust du ja schon noch aus. Ach, ist schon wieder vorbei. Ist das Schnaps? Ja, sowas ähnliches. Da komm her. Ein paar Tropfen auf den Zucker. So. Boah, ist das scharf. Aber gut. Ja, und jetzt ist alles gleich wieder vorbei. Und jetzt gehen wir zur Mama. Mir ist wieder ganz gut. Weißt du, so schlimm war es auch gar nicht. Aber die Mama... Wenn er mir keine Tropfen gibt, dann nehme ich sie mir eben selbst. Jawohl. Fällt mir doch gar nicht ein, dass ich sterben will. Also ich meine, das heißt, es fällt mir schon ein. Aber die Tropfen helfen, dass es mir nicht mehr einfällt. Ist mir schlecht. Ist ein guter Einfall, Abfall, Zufall. Hier ist ja die Flasche. So, Stöpsel raus. Wie das riecht. Das riecht ja fürchterlich. Ein paar Tropfen auf Zucker. Ist kein Zucker da. Zucker kann ich ja auch nachher essen. Ganz einfach, indem man eben gleich aus der Flasche trinkt. Ist ja eine ganz kleine Flasche. Da kann ich ja ganz leicht, kann ich die ja hochheben. Ganz leicht hochheben und die... Hilfe! Ich verbrenne! Hilfe! Ich verbrenne! Hilfe! Ja, was ist denn los, um Gottes Willen? Komm mal her! Ich verbrenne! Ich verbrenne! Was? Innen drin ist alles verbrannt! Okay. Gar kein Pumuckl ist mehr in meinem Bauch! Nicht mich schütteln! Ich sterbe! Was hast du denn getan? Ja, wie gut, dass ich gerade in die Küche gehen wollte, sonst hätte ich gar nichts gehört. Ja, was ist denn? Ja, ich habe von der Flasche Tropfen getrunken. Von welcher? Von der. Doch nicht von der. Da ist ja eine Politur drin. Komm, trink ein Wasser, viel Wasser. Oder halt, nein, steck am Finger im Mund. Was heißt da nein? Du hast dich vergiftet mit der Tinktur da. Ich hole Milch, das ist ein Gegengift. Ich hab doch nicht von der Flasche getrunken. Also wenn's mir jetzt nicht gleich sagst, wo es getrunken hast, dann... Nicht schimpfen. Oh. Ja, was mache ich denn bloß? Wart, ich nehm dir an die Füße, dass du mir den Kopf nach unten hängst. Nein, nicht. Ich hab doch... Franz! Lass mich wieder auf die Füße. So. Jetzt kommt er noch immer. Ja, was mache ich bloß? Sei stark, die hebt dich doch. Schau, wir müssen doch gehen. Was hast du denn? Komm, ich klopf da ein bisschen auf den Rücken. Es hört ja scharf. Komm, Irma, geh doch rüber ins Wohn. Sag einmal, woran hast du dich denn jetzt so verschluckt? Ich weiß nicht, wenn ich das wüsste. Und so einen komischen Husten hast. Komm, wir gehen an die Luft. Na, geh doch du an die Luft. Ich muss da bleiben. Geh doch. Na, aber ich lass dich doch jetzt nicht allein, wenn du gerade so einen Anfall hast. Ich habe überhaupt keinen Anfall. Es geht ja schon besser. Es hört ja schon das Husten auf. Sag, was ist das, Flascherl? Was für eine Flaschel? Ja, ich mein doch nicht die, ich mein, ob es das Magenbitterflaschel war. Was du dem Fritzl gegeben hast? Um Himmels Willen, Franz, du wirst ihm doch nichts falsch gegeben haben. Schmarrn, ich hab ihm schon das gegeben, aber ich muss wissen. Was musst du wissen? Nix. Lass mich doch aushusten. Also da ist jetzt jedenfalls eindeutig der Magenbitter drin. Und zugekorkt war er auch nicht und ringsrum war auch noch eine Menge verspritzt von dem Zeug. Na Gott sei Dank, dann macht's nix. Dann geschieht's ihm recht. Was macht nix? Wem geschicht was recht? Also Franz Wurst, ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Das braucht's ja nicht. Jetzt gehen wir schnell ins Wohnzimmer rüber, sonst muss ich noch weiter husten. Oh, ist Husten aber anstrengend. Dabei, ja, eigentlich muss ich schon gar nicht mehr husten. Es war aber sehr schön, eigentlich. Ein Hustechor, der kommt mir sehr lustig vor. Klingt in meinem Lauscheohr wie ein großer Rauschechor. Das ist sehr schön. Ui. Wo kommt denn das Hundetier her? Wackerl! Wackerl! Wackerl, wenn du mich nicht frisst, dann fress ich dich auch nicht, das verspreche ich dir. Ui. Ui, dir ist wohl schlecht, weil du so winselst. Hast du vielleicht zu viel Schlagsahne gegessen? Siehst du, das kommt davon. Unter deinem Fell bist du sicher ganz grün und blau und rot und gelb und schwarz. Ganz bestimmt. Da weiß ich was sehr Gutes für dich. Hilft sofort. Magenbitter, Magenbitter. Du denk dir nichts dabei, wenn du husten musst. Ich schütte es dir direkt über deine Nase. So. Das macht lebendig, nicht wahr? So, und jetzt ist alles von Schlagsahne geheilt. Alles. Der Pumuckl, der Fritzl, der Hund und... Waggerl, was ist denn mit dir, Waggerl? Waggerl, Mutti, komm, schnell, der Wackerl. Ja, was ist denn mit unserem Wackerl? Dem Wackerl ist die Schlagsahne nicht bekommen. Schau, was er auf dem Flur gemacht hat. Ach, das auch noch. Tja, das kommt davon, wenn die Augen größer sind als der Magen. Da kann man nichts machen, als es sich halt merken bis zum nächsten Mal. Der Meister Eder wird jedenfalls so schnell nicht mehr Kindern, Kobolden und Dackeln Schlagsahne geben. Jedenfalls nicht schüsselweise. Der Pumuckl hat allerdings nachher gemeint... Ja, du musst es eben das nächste Mal umgekehrt machen. Zuerst eine Schüssel Magenbitter und dann ein paar Tropfen Schlagsahne drauf. Dann können wir uns eins husten und es wird bestimmt ein gesunder... Und sehr lustiger Nachmittag.